Erster, es ist schlecht für die, die nach Ägypten gehen. Sie suchen dort Hilfe. Sie vertrauen auf Pferde und viele Wagen. Aber sie fragen Gott nicht. Zweiter, Gott ist klug. Er bringt Unglück. Er ändert seine Worte nicht. Er wird gegen die bösen Menschen kämpfen. Er kämpft auch gegen ihre Helfer. Dritter, Ägypter sind nur Menschen, nicht Gott. Ihre Pferde sind nur Fleisch, kein Geist. Wenn Gott seine Hand ausstreckt, fällt der Helfer. Der, dem geholfen wird, fällt auch. Alle zusammen werden sterben. Vierter, Gott hat zu mir gesagt, ein Löwe knurrt über seiner Beute. Viele Hirten kommen, aber der Löwe hat keine Angst. So wird Gott auf den Berg Zion kommen. Er wird dort kämpfen. Fünfter, wie Vögel fliegen, so wird Gott Jerusalem beschützen. Er wird es retten und befreien. Sechster, kehrt um zu Gott, ihr Leute von Israel. Ihr habt euch von ihm abgewendet. Siebter, an diesem Tag wird jeder seine Götzen wegwerfen. Das sind Götter aus Silber und Gold. Eure Hände haben sie gemacht. Sie haben euch Probleme gemacht. Achter, Assur wird nicht durch ein menschliches Schwert fallen. Assur wird fliehen. Seine Soldaten werden Sklaven sein. Neunter, ihre starken Männer werden Angst haben. Ihre Anführer werden vor einem Zeichen zittern. Das sagt Gott. Er hat sein Feuer in Zion und seinen Ofen in Jerusalem.